Ich werde es nicht zulassen, dass wir uns dem Terror einer Minderheit beugen müssen. Sonst können unsere Kinder nicht einmal mehr sicher auf der Straße spielen. Wenn die Nazis aufmarschieren, dann bist du da. Antifa. Möchtest sie ganz stoppen, das weiß ich ja. Antifa. Mit Sitzblockaden und lautem Geschrei unter den Augen der Polizei bist du vermummt bei Straftaten dabei. Huha, huha, Antifa. Ein fieser, ganz fieser Steinschmeißer, Hosenscheißer. Huha, Antifa. Dumm, feige, ein Verbrecher, hinterlistig, Messerstecher. Du willst Werks machen, ho, ho, ho, ho. Doch höre mein Lachen, ha, ha, ha, ha. Du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Huha. Du nimmst dir das Recht, auf die Straße zu gehen. Antifa. Huha. Huha. Doch randalierende Idioten will hier keiner sehen. Antifa. Huha. Huha. Du rennst herum und schreist nach Anarchie. Doch das Beste für dich wäre eine Therapie. Und das ganze Volk singt für dich diese Melodie. Antifa, ein fieser, ganz fieser Steinschmeißer, Hosenscheißer. Huha, Antifa. Dumm, feige, ein Verbrecher, hinterlistig, Messerstecher. Du willst mir Angst machen, ho, ho, ho. Doch höre mein Lachen, ha, ha, ha. Du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Huha. Und gibst uns Deutschen die Schuld. Antifa. Huha. Huha. Doch ich zerschieße deine Lügen wie ein Katapult. Antifa. Huha. Huha. Mit deinen Argumenten hast du längst verloren. Schreib dir das für immer hinter deine Ohren. Wir sind stolz, denn wir sind hier geboren. Huha. Huha. Antifa. Ein fieser, ganz fieser Steineschmeißer, Hosenscheißer. Huha. Antifa. Dummfeige, ein Verbrecher, hinterlistig, Messerstecher. Du willst Werks machen, ho, ho, ho, ho. Doch höre mein Lachen, ha, ha, ha, ha. Du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Huha, huha, Antifa. Ein fieser, ganz fieser Steineschmeißer, Hosenscheißer. Huha, Antifa. Wenn wieder unsere Fahnen wehen und wir durch die Straßen ziehen, dann hörst du uns lachen, ho, ho, ho.